Einleitung. Wie der Titel ja schon andeutet, geht es heute um biometrische und auch nicht biometrische Identifizierungsmaßnahmen. Identifizierungsmaßnahmen. Speziell geht es darum, wie der Vortrag basiert zum kleinen Teil auf einem Paper, was ich zusammen mit Ron Lenz von der TU und meinem Kollegen von dem Titel ist einfach dieses schöne Titelbild, was ich vor 2 Wochen, als ich kurz zum Kaffeeautomaten gegangen bin, gesehen habe. Das ist einfach so passend, dass ich das nur auf die Bildung ist, hier zu benutzen. Das meiste